1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, leider mit einer kleinen Verspätung melden wir uns zur Stelle, aber wir sind da und ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute wieder eine freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht heißt Uwe und Uwe ist 46, ja, hallo. Hallo Domian. Hallo Uwe. Um was geht's bei dir? Weswegen rufst du an? Ja, und zwar geht es darum, ich glaube, meine Nichte ist meine Tochter. Die Nichte ist deine Tochter? Ja. Das heißt, du hattest irgendwann mal Sex mit deiner Schwägerin, oder? Ja, mit meiner Ex-Schwägerin, ja. Was, mit? Mit meiner Ex-Schwägerin. Mit der Ex-Schwägerin? Ja. Wie alt ist die Nichte heute? 27. Aber du glaubst es nur, du bist nicht ganz sicher. Ja, sie hat es mir mal damals gesagt, meine Ex-Schwägerin. Das heißt, dieses Kind ist in der Annahme aufgewachsen, dass dein Bruder ihr Vater ist. Ja, mein Bruder ist schon verstorben. Ah ja, aber trotzdem glaubt sie das. Sie glaubt es, ja. Wann hat deine Schwägerin dir das gesagt? Ich glaube... 86 oder 85, ich weiß nicht genau. Da war das Kind wie alt? 2 oder 3, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Ja. Und da habe ich damals gefragt, was wir jetzt machen können. Hm. Da hat sie gesagt, nix. Wir lassen es so, wie es ist. Hm. Ja. Und es geht da, und es geht darum, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich spüre da irgendwas, dass da irgendwas ist und was soll ich da machen, Domian? Also all diese vielen Jahre habt ihr geschwiegen. Du hast geschwiegen und die Schwägerin hat auch geschwiegen. Genau. Wo mein Bruder gestorben ist, da hat meine Nichte mir ein Foto zukommen lassen, weil sie damals schwanger war. Mhm. Und ich habe das so ein bisschen verdrängt, sag ich mal so. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Dass sie dir ein Foto hat zukommen lassen, hast du verdrängt? Ja, weil sie meint, sie hätten damals irgendwie, sie meint, sie wäre vom anderen, ich weiß nicht, wie das ist, wie soll ich das hier ausdrücken, keine Ahnung. Nee, jetzt verstehe ich dich nicht. Was meint deine Nichte? Sie sagt immer zu mir, Onkel. Aber ich spüre, dass meine Ex-Schwägerin irgendwas gesagt hat. Ach so. Du hast die Vermutung, dass die Nichte irgendwas ahnt oder weiß. Genau. Mhm. Und ich bin fast 25 Jahre verheiratet und ich liebe auch meine Frau. Mhm. Ich habe selber 3 Kinder. Mhm. Und ich gehe da irgendwie so kaputt. Weil immer wieder dieses Thema kommt dir in den Kopf und du grübelst. Ja klar, ich grübel jeden Tag darüber. Verstehe. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Was war denn das damals? War das eine einmalige Sache mit deiner Schwägerin? Meine Schwägerin hat damals bei uns gewohnt, bei meiner Mutter. Und mein Bruder war zu der Zeit auch, hat er gerne Alkohol getrunken. Mhm. Und hat immer gesagt, ja gut. Wie gesagt, er hat damals auch gesagt, ich soll es mal ausprobieren. Er hat's gesagt, du sollst sie ausprobieren? Ich könnte jetzt noch mehr sagen, aber ich rede jetzt von mir, was von mir jetzt weiß. Ich möchte jetzt mal in Ruhe jetzt auch nicht schlecht machen, der ist jetzt auch im Himmel. Nee, ist auch völlig in Ordnung. Also dein Bruder wusste, dass du Sex mit deiner Nein, ich weiß es nicht, ob er es wusste, keine Ahnung. Aber er hat quasi so grünes Licht gegeben. Mach mal. Ja, so ungefähr. Ich weiß es nicht. War das, also ich war ja noch jung, ich hab mir da keine Gedanken drum gemacht. War das einmal oder mehrfach? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe das mal nachgerechnet. Es kann sein, ich vermute das auch, weil meine Nichte hat meine Augen. Ich sehe das. Nee, die Frage war gewesen, ob du oft mit ihr Sex hattest oder einmal nur. Öfters. öfters, ja. Öfters. Zu dieser Zeit warst du mit deiner jetzigen Frau noch nicht zusammen? Nein, nicht verheiratet. Du warst auch noch nicht zusammen mit ihr? Zusammen schon, aber nicht verheiratet. Bitte? Später war ich mit ihr zusammen. Also die Frau gab es da noch nicht in deinem Leben, deine jetzige Frau? Nein, nein. Du warst da Single in der Zeit? Ja klar war ich Single. Ja, wohl weiß ich ja nicht. Frag ja. Trotzdem, ich habe meinen Bruder auch geliebt, ja. Ja. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wenn dich das so sehr, wenn dich das so sehr beschäftigt. Das beschäftigt mich jeden Tag. Wie lange ist dein Bruder schon verstorben? Ich glaube 2001 oder 2002, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Jetzt auch im Zittern noch ein bisschen. Hast du denn auch noch Kontakt zu deiner Schwägerin? Ex-Schwägerin? Ne, nennen wir sie Ex-Schwägerin, ja. Genau, ja. Ja klar, ich sehe sie schon mal. Aber ich habe sie, wie gesagt, 2004 oder 2003 habe ich sie mal gesehen. Zum letzten Mal gesehen? Weil meine Nichte hat damals meinen ältesten Bruder getroffen, ja, und hat geweint. Und hat gesagt, sie wüsste, ich wüsste ja, wer ich bin, weil ich hätte sie angeblich gesehen. Und dann bin ich jeden Tag dahin gefahren, wo sie gewohnt hat, und habe geguckt, wo sie überhaupt wohnt, weil ich wusste nie genau, wo sie wohnt. Ja. Du hast... habe ich meine Ex-Schwägerin getroffen, und da hat sie gesagt, sie hätte ja nie einen Vaterschaftstest gemacht. Ich sollte die Sache so praktisch unter den Tisch schieben irgendwie. Hat die Ex-Schwägerin gesagt? Ja, ich soll ihr nichts sagen. Meine Nichte. Hast du... Ich bin nicht so ein Mensch, der nur schweigen kann. Ich gehe darum kaputt. Hast du mit deiner Frau schon darüber gesprochen? Nein, habe ich nicht, weil ich habe da Angst vor. Warum? Ich weiß es nicht. Du bist deiner Frau ja nicht fremdgegangen damals. Nein. Ich weiß nicht, wie sie reagiert. Also, ich finde, da muss jetzt was raus, da muss was auf den Tisch. Ja klar. Finde ich. Wenn das Mädel schon so Andeutungen gemacht hat, dass sie vielleicht auch schon was ahnt, und deine Schwägerin sagt, sie will nicht, dass das rauskommt oder so, finde ich es erstmal zweitrangig. Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall mit meiner Frau, also mit deiner Frau sprechen. Die muss eingeweiht sein. Und dann würde ich den Kontakt zu der Nichte oder zu deiner Tochter suchen und einfach mit ihr darüber sprechen. Ja, hab ich ja schon. Ja, da würde ich auch offen mit ihr darüber sprechen und sagen, was du weißt, was du mir gerade erzählt hast. Ich weiß nicht, wie sie reagiert. Das weiß ich auch nicht. Aber das müssen wir riskieren. Also ich denke mal, jeder hat das Recht zu erfahren, wo die Wahrheit herkommt. Finde ich auch. Und Bitte? Sie hat ja auch zwei Kinder mittlerweile, ne? Ja. Und die Tatsache, dass dein Bruder verstorben ist, so traurig das ist, vereinfacht das Ganze natürlich auch noch. Naja. Das heißt, da ist jetzt nicht noch jemand, den man auch noch vielleicht kränken oder verletzen kann. Der war ja immer davon ausgegangen, dass es sein Kind ist. Naja, das ist richtig. Uwe, sprich mit deiner Frau und sprich mit dem Mädel. Was soll ich da noch machen? Bitte? Einfach so sagen, oder wie? Ja. Wie will man es anders machen? Du hast es mir ja nur auch ganz einfach so gesagt. Ja, mir gehen aber tausend Gedanken in den Kopf, oder? Das ist das Problem. Ne? Was spricht dagegen, das zu tun? Ich weiß nicht. Also ich denke mal, sie hatten recht, das zu erfahren. Ja, das ist schon Grund genug, und ein Grund ist, dass du das so sehr im Kopf hast und dich so sehr damit beschäftigst. Und ich glaube nicht, dass deine Frau, warum sollte deine Frau böse sein? Du hast, gut, sie wird verirritiert sein zunächst und, aber du hast ja an ihr keinen Betrug begangen. Höchstens, dass du ihr das all die Jahre nicht gesagt hast. Ja, also, aber es sollte ja nicht rauskommen. Ja, genau. Genau, das kann man ja auch noch erklären. Ja, klar. Das Verhältnis zu dieser ehemaligen, zu der Ex-Schwägerin ist, so habe ich es gerade verstanden, im Moment nicht sehr dolle, ne? Ja, das hat sich schon mal gesehen. Ja. Also ich habe auch nie Schlechtes über ihr gesprochen, weil ich bin nicht so schlecht über andere redet, ist einfach so. Also Uwe, ich habe dir meine Meinung gesagt. Das macht jeder Mensch und ich denke mal, ist so passiert und Genau. Ich weiß nur eben, mir macht das einfach krank im Kopf, das ist das Problem, ne? So, ich habe dir meine Meinung gesagt, jetzt musst du musst es dir überlegen und dann musst du es tun, wenn du dich dafür entscheidest. Und das ja, dann halt. Man sollte erstmal mit meiner Frau darüber sprechen. Oder? Finde ich schon, ja, finde ich auf jeden Fall, dass du da schon mal klare Verhältnisse hast. Da irgendwie, sag mal, ausflippt oder sonst irgendwas, ne? Ja, das musst du dann halt aushalten. Das ist dann so. Ja, gut, danke nochmal. Alles Gute, Uwe. Und toi, toi, toi. Recht herzlichen Dank. Ne? Gerne. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Denise, 23. Guten Morgen. Morgen, Domian. Morgen, Denise. Also es ging bei mir, geht es jetzt darum, wegen gestern. Ja. War die Aline. Ja. Die war 22 Jahre alt, die hatte einen älteren Freund, das ist ja auch nicht schlimm. Und sie ist seit 2 Jahren mit ihm zusammen, aber hat in den 2 Jahren 3 Schwangerschaften hinter sich gehabt und hat die auch bei alle 3 abgebrochen. Mhm. Und ich sehe das halt, ich bin selber Jungmama geworden und ich denke, dass man, wenn man mit jemandem schläft, muss man einfach damit rechnen, dass man schwanger wird. Finde ich auch. So, und entweder verhütet man richtig oder man lässt es grundsätzlich sein. Denn ich finde, es gibt kein Menschen das Recht, ein Kind, ein Menschenleben einfach so auszulöschen, aus der Begründung, man will ja noch leben. Mhm. Mhm. Das ist für mich dann der Grund, wo ich dann sage, ich würde am liebsten da hingehen und der eine Ohrlasche verpassen, damit sie wirklich mal klar denkt. Denn es also ist eine sehr egoistische und egomanische Begründung. Genau. Mhm. Denn wenn sie leben will, dann hätte sie das, bevor sie mit ihrem Mann schläft, entscheiden sollen. Ja. Aber eine Schwangerschaft, gut, wenn man das Kind nicht haben möchte, keine Bindung aufbauen kann, ist das eine Sache, dann kann man dieses Kind da zur Adoption freigeben. Ja. Aber es darf leben. Ja. Du hast ein Kind oder 2 Kinder? Ich habe ein Kind. Ein Kind. Wie alt warst du, als du schwanger wurdest? Ich bin 23, also als ich schwanger war, war ich 17. Bin mit 18 Mama geworden. War das auch ein Unglücksfall, ein Zufall oder war das geplant? Ja, ich sage immer, Unfall ist immer böse, hört sich immer böse an. Mhm. Es ist nicht gewollt oder nicht geplant gewesen. Es war später, viel, viel später. Mhm. Aber ich wollte anfangs auch abtreiben, weil ich habe gesagt, meine Schule, mein ganzes Leben. Mhm. Und war beim Arzt und der hat mir das erklärt, dass das egal wie alt es ist, auch wenn es nur ein paar Tage alt ist, ist es ein Lebewesen. Mhm. Mhm. Und alles, was lebt, hat ein Recht zu leben. Mhm. Man darf es also nicht einfach nehmen. Und dem habe ich mich auch entschlossen, für dieses Kind mein Leben mehr oder weniger aufzugeben. Mhm. Aber ich habe ja da, trotzdessen, ich bin glücklich. Also ich habe alles, was ich haben möchte. Ich habe zwar nicht das wie andere, ich kann nicht jeden Tag feiern gehen. Ja. Wie alt war der Vater damals? Du warst 26. 17? 26. Hat der junge Mann dann zu dir und dem Kind gestanden? Nein, der hat noch jemand anderen geschwängert. Der hat noch jemand anderen. Das heißt, du bist alleine dann gewesen mit dem Kind? Genau. Hat er sich dann wenigstens um das Kind gekümmert hinterher? Nein. Nein. Ein einziges Mal zum ersten Lebensjahr und das war es dann aber auch. Na super. Zahlt er wenigstens für das auch Kind? Nicht. Auch nicht. Nein. Kannst du das nicht einklagen? Ja, relativ. Also wir hatten das schon einmal gemacht, uns über das Jugendamt. Aber die haben erzählt, er hätte zu geringfügige Arbeit und dadurch, dass er ja für 2 Kinder aufkommen müsste. Bringt das gar nicht viel. Genau. Mhm. Das heißt, der hat dich so richtig feige sitzen lassen. Der hatte seinen Spaß und ist abgehauen. Ja, genau. Und seine Begründung war halt, weil ich ihn nicht mit zum Frauenarzt genommen hatte. Wie lange warst du mit ihm zusammen gewesen? Hört sich jetzt doof an, 5 Monate. Naja, was heißt doof? Das passiert manchmal auch im ersten Tag, kann das auch passieren. Ja, es war halt beim ersten Mal, wo man halt miteinander geschlafen hat und dann war es halt gleich ein Volltreffer. Ja. Also, deine klare Ansage ist, dass du diese Art der Abtreibung verurteilst, ne? So kann man es formulieren. Wenn, dann müssen sehr gravierende Gründe vorliegen. Genau, entweder eine Vergewaltigung oder ein behindertes Kind. Also was wirklich schwerst behindert ist. Weil man muss immer damit rechnen, wenn man mal von dannen ist, was mit dem Kind passiert. Ja, ansonsten findest du, dass es Mittel und Wege gibt, ein Kind durchzukriegen? Genau. Entweder alleine oder dann per Adoption. Man schafft es auch alleine. Also man hat es im 16. Jahrhundert geschafft, man hat es im 18. Jahrhundert geschafft. Dann schafft man es erst gerade heute. Ja, und ich glaube sogar heute sind die Umstände noch viel günstiger, wenn es so viel Beihilfen gibt und Unterstützung. Wenn man das alles aktiviert, dann steht man auch nicht so ganz, ganz arm da. Genau das ist das. Wenn für die Kinder, es wird kein Kind auf die Straße gesetzt heutzutage mehr. Es gibt eigentlich grundsätzlich gibt's keine Obdachlosen, es sei denn, sie beantragen kein Hartz IV oder dergleichen. Hast du denn, Du bist eine junge Frau. Hast du denn in deinem Umfeld auch Frauen, junge Frauen, die auch schon einmal oder mehrfach abgetrieben haben? Nein, ich habe also, wir sind eine relativ große Familie. Meine Schwester ist auch sehr jung, die ist mit 14 Mama geworden. Mhm. Die hat 4 Kinder, die ist jetzt 26. 4 Kinder mit 26 und mit 14 schon schwanger geworden. Ja, aber sie kümmert sich auch um ihre Kinder. Also es schafft man, man schafft es. Also so ist es nicht. Wie hast du es dann geschafft? Ich gehe mal davon aus, mit 17 warst du noch Schülerin oder in der Ausbildung? Schülerin. Hast du deine Schule zu Ende machen können, etwas später? Also ich war gerade kurz vor Ende, es war im Sommer, als ich erfahren habe, dass ich schwanger war. Es war das letzte Schuljahr und dann habe ich trotzdessen noch das FOR machen wollen, also das Fach Oberschulreife. Mhm. Da halt meine schulischer Abschluss für mich nicht ausreichend war, um mein Kind zu ernähren. Mhm. Und dann habe ich ihn halt sehr früh in den Kindergarten gebracht. Ja. Und da war der 8 Monate alt. Und seitdem ging das, bis zum 8. Monat so rum. Ja. War der dann erstmal da drin und dann ist er leider erkrankt. Das ist das zweite Mal, die Schule abbrechen musste. Und dann war es mir langsam unangenehm, in meinem Alter, dann wird er mal älter, nochmal die Schule anzufangen. Und wie sieht's heute aus? Wie stehst du da? Heute noch habe ich jetzt leider gar nichts, aber ich habe jetzt auch gesagt, ich werde jetzt eine Art, nicht direkt Abendschule, aber eine Schule nur für, also was heißt nur für Mütter relativ, also für auf jeden Fall für junge Mütter, die halt vormittags dann nur ist, statt nachmittags mit, damit ich die Schule weitermachen kann. Genau, ja, du bist jetzt wiederum dann erst 23, da kann man ja eine ganze Menge reißen noch. Genau, weil ich habe auch gesagt, ich möchte mein Kind was bieten und wenn es alleine ist, man schafft es. Heutzutage schafft man fast alles. Finde ich eine tolle Einstellung, Respekt. Ich ziehe meinen Hut vor dir und wenn du das jetzt mit der Ausbildung schaffst und dann auch noch einen Job, einem Beruf nachgehst und alleinerziehende Mutter bist, in dem Alter finde ich gut. Toll! Ja, ich gebe mir meine größte Mühe. Denise, schön, dass du angerufen hast. Das ist eine Rückmeldung auf unsere gestrige Sendung zu Aileen und ich finde, das ist ein guter Standpunkt. Vielen Dank. Kein Problem. Wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön. Und weiter so. Tschüss, Denise. Tschüss. So, liebe Leute, morgen haben wir eine Themennacht und morgen heißt unser Thema Mord in der Familie. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, bei denen es in der Familie oder im näheren Umfeld, auch im Freundeskreis, schon einen Mord oder eine gewaltsame Tötung gegeben hat. Und ich würde auch gerne mit einem Täter sprechen, wenn die Person dazu bereit ist. Also Mord in der Familie oder im engen Freundeskreis. Wer von euch ist betroffen, wer von euch mag darüber erzählen? Ihr könnt euch melden per Mail, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer und gerne natürlich auch während der Sendung. Mord in der Familie, unser Thema. Morgen, heute freie Themennacht, nach wie vor. Und hier ist Sebastian und Sebastian ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Sebastian, und was geht's denn bei dir? Bei mir geht es um folgende Sache und zwar, ich bin mit meiner Freundin jetzt fast 3 Jahre zusammen. Ja. Wir haben seit 1,5 Jahren einen Sohn und die Beziehung läuft mal so und mal so bei uns. Ich bin sehr aggressiv. Mhm. Was heißt das? Wenn wir zwischendurch mal streiten, was auch zwischendurch mal sehr heftig ist, knall ich die Türen. Fange auch nicht an zu beleidigen, also nicht jetzt wie du Punkt, ich will es jetzt nicht sagen, sondern jetzt zum Beispiel verpiss dich oder dann hau doch ab, ist mir doch scheißegal, mach was du willst. Mhm. Bist du so aggressiv, dass du sie auch schlägst? Nein, das also schlagen tue ich sie nicht. Ich habe ihn von meiner Freundin, die ich damals hatte und bis jetzt hatte, noch nie meine Hände hochgehoben. Bist du aggressiv dann, du hast das gerade mit der Tür so gesagt, bist du aggressiv gegen Gegenstände? Schlägst du irgendwas zusammen? Ja, genau. Ich würde irgendwas kaputt schlagen oder ich trete irgendwo gegen den Stuhl oder ich knalle die Türen oder ich lasse irgendwo meine Gewalt raus. Das machst du dann immer? Ja, also wenn wir so einen heftigen Streit haben. Ne? Wie oft habt ihr so einen heftigen Streit? Also das kommt immer drauf an. Also den letzten hatten wir jetzt die Woche gehabt. Ja, und wie oft? Kommt das so einmal im Monat? Oder? Ja, ist also so ein heftiger Streit. Also vielleicht, also bis jetzt hatten wir es. Der heftigste Streit, der war gestern. Also das war wirklich der übelste Streit, den wir hatten, wo wir auch dachten, okay, wir trennen uns. Also, ach so, der heftigste Streit in 3 Jahren war gestern. Genau, also das war so einer der heftigsten Streits, wo man jetzt wirklich sagt, okay, man trennt sich jetzt wirklich. Und so, ne, sagen und wir mal, so mittelstarke Streits, wie oft kommen die vor? Ja, so 3-4 Mal im Monat. Mhm. Dann sind die, ich meine, okay, wenn wir uns gegenseitig anlegen, aber meine Angst eben halt ist, das kriegt unser Sohn auch teilweise mit, ne? Bitte, das, der Sohn? Unser Sohn kriegt das auch. Kriegt das mit, ja. Mit der und er leidet auch irgendwo darunter. Absolut. Ne? Wie reagiert sie denn darauf, wenn du dann so sehr heftig bist? Also sie geht den Streit aus dem Weg. Entweder geht sie in irgendein Zimmer oder sie fährt irgendwo hin. Mit dem Auto zu Eltern oder Familienkreis. Also sie gibt ja nicht verbal Kontra. Nee, sie gibt mir nicht verbal Kontra. Nein. Sie sagt, okay, mach was du willst, ich hau ab. Und sie weint und dann werde ich eben halt, das ist bei mir irgendwie, das war damals bei mir schon. Damals hatte ich wegen einer Frau, kann ich dir auch erzählen, damals hatte ich wegen Frau sogar Selbstmordgedanken. Da war ich, also es war auch so ein Streit, also da war ich noch nicht so aggressiv. Da, aber das war eine andere Frau, es war nicht diese Frau. Ja, das war wieder eine andere Frau. Da hatte ich eben halt an Selbstmordgedanken, vor ein ICE zu springen. Ja. Ne? Weil da dachte ich, mein Leben hat gar keinen Sinn mehr. Und dieses Aggressive, das ist jetzt immer mehr gekommen. Also immer, das habe ich jetzt nicht seit 2 Tagen oder 3 Jahren, das habe ich schon so 6 Jahre. Ich gehe mal davon aus, dass die Türen nicht im besten Zustand sind bei euch zu Hause. Teils. Ja. Also wenn ich sie knalle, also dann ist das schon mal ganz schön übel heftig. Also das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Was sagen denn die Nachbarn? Ja, was sagen die Nachbarn? Die Nachbarn, die sind meistens eh nicht da. Die kriegen teilweise eh nichts mit, weil die sind meistens immer außer Haus. Ne? Mhm. Und wenn sie es mitkriegen, dann werden sie wohl mitkriegen. Aber jetzt spricht mich ja auch keiner drauf, drauf an. Ja. Wie ist denn generell eure Beziehung? Wie würdest du sie beschreiben? Beziehung, wie würde ich sie beschreiben? Wenn diese Streits nicht wären und wenn ich dieses Aggressive nicht hätte, dann sehr, sehr schön. Was ist der Auslöser der Aggressivität? Ja, das ist in meinem Kopf. Das geht auch jetzt auch gleich. Dann denke ich, ich bin der Held, ich bin hier der Chef, ich habe das zu sagen. Und dann geht das von mir auf 0 auf 100. Wie so eine Bombe, die explodiert. Okay, davon gehe ich aus. Was ist der Auslöser? Ja, was ist der Auslöser? Kleinigkeiten. Das sind einfach nur sagen, wenn ich zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwo hin will, ich sage, ich habe keinen Bock. Und wieso komm doch mit? Ja. Und dann komm doch mit. Und dann werde ich schon irgendwo in einer Hinsicht, dann lese ich das bei mir und sage, nein, ich komme jetzt nicht mit, dann geh doch. Okay. Und ich gehe dann in irgendeinen Raum, knall die Tür hinter mir zu und dann ist wie bei mir okay. Sense. Okay. Ich habe gerade eine Stimme im Hintergrund gehört. Ist deine Freundin da? Ja, die ist auch bei mir. Ob sie mal ein paar Worte mit mir sprechen möchte? Ja, klar, ich rede hier weiter. Gerne. Hallo. So, mit wem spreche ich da? Mit Nadine. Schön, Nadine, dass du auch ans Telefon kommst. Das ist immer interessant für mich, dann auch die Gegenpartei zu hören. Wie empfindest du das Verhalten von Sebastian? Ja, ich kriege Angst, ne? Also. Finde ich auch. Wie er das gerade geschildert hat, denke ich, dass es für dich eine bedrückende Situation ist. Vor allen Dingen halt für den Kleinen, also das ist das Hauptproblem. Und du gehst, so hat er es ja gerade beschrieben, stimmt das, dass du dem letztendlich dann aus dem Wege gehst und du dem nichts erwiderst? Nee, auf keinen Fall. Also entweder fahre ich oder ich gehe halt ins andere Zimmer. Hast du Angst, dass er mal so austickt, dass er dich doch schlägt? Also das glaube ich nicht. Also da vertraue ich ihm halt schon, dass er mich halt nicht schlagen würde, aber es geht halt nicht so weiter. Empfindest du das als ein zunehmendes Problem? Ich denke schon, ja. Was sind deine Gefühle zu deinem Freund? Ich liebe ihn über alles. Über alles? Ja. Und dieses Verhalten hat diese Liebe auch noch nicht ein bisschen erschüttert? Ich denke ein bisschen schon, aber sie ist halt noch sehr stark. Nun redet er sehr offen und selbstkritisch, das ist ja schon mal gut. Ja. Und du sagst jetzt auch, dass du... ja, dass du ihn sehr magst und dass du auch der Beziehung, also die Beziehung ist dir schon sehr wichtig. Ja, natürlich, wir haben auch ein Kind zusammen. Eben, genau. Das sind ja eigentlich ideale Voraussetzungen für eine Therapie, eine Paartherapie. Ja, das hatten wir uns schon gedacht, aber es kam halt irgendwie nie dazu. Nadine, gibst du ihm mal nochmal bitte? Ich will ihn mal fragen, was er konkret davon hält. Ja, ich gebe ihm. Ja, danke schön. Hi Domian. Ich weiß nicht, ob du es gerade mitbekommen hast, was ich gesagt habe. Also deine Freundin liebt dich, sagt sie. Das hast ja, klar, liebt sie auch. Hast du gehört. Klar. Du liebst sie auch und ihr habt ein gemeinsames Kind. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich eine ganz gute Voraussetzung für eine Paartherapie. Wärst du dazu bereit? Ja klar, also ich habe damals schon gesagt, okay, ich will in die Therapie gehen. Auch damals war ich in der Klinik bei uns. Wegen diesen Selbstmordgedanken. Dann klopfte bei mir die Polizei vor der Tür und sagte, okay, wir haben mitgekriegt, dass die einen Selbstmordversuch begehen wollten mit irgendwas. Die Bahnhofspolizei hat uns auch benachrichtigt. Mhm. Und die wollten von ICE springen. Ist das richtig? Ich konnte ja nicht sagen, nein, habe ich nicht gemacht. Ja, und dann bin ich eben halt in so eine Klinik gekommen. So eine psychologische. Wie lange warst du denn damals da? Da war ich damals nur einen Tag. Okay, na gut. Also dann eine Nacht. Ne? Also ich bin abends reingekommen und am nächsten Tag haben meine Ärztin mit mir gesprochen. Okay, da ist aber keine Therapie raus erfolgt. Nein. Okay. Also die hatte damals zu mir gesagt, ob ich eine Therapie möchte. Und da habe ich gesagt, nein, das ist wahrscheinlich nur einmal. Und nach diesem ganzen Geschehen, was da passiert ist, da fing dieses Aggressive bei mir gegenüber mir an. So. Es muss ja vielleicht sogar gar keine Paartherapie sein, sondern eine Therapie alleine für dich. Ja, klar. Denke ich gerade. Denn deine Freundin ist ja an der Problematik überhaupt nicht beteiligt, sondern du bist der Verursacher. Klar, eben. Das heißt, wenn du das so für dich entscheidest und sagst, ich bin dazu bereit, ja, dann musst du das so schnell wie möglich angehen, dass du in eine Therapie gehst. Ja klar, ich habe auch immer gesagt, oder immer denken, wenn so ein Streit ist und meine Freundin ist wirklich nicht da, dann denke ich wirklich manchmal schon, okay, verliere ich jetzt alle beide oder was ist jetzt? Ich habe auch irgendwo in einer Hinsicht auch gar keinen Bock, irgendwo was zu knallen oder sonst was. Da staut sich bei mir dann alles in meinem Kopf auf und ich habe da auch gegenüber Angst, meine Freundin und meinen Sohn eben halt zu verlieren. Ja. Warum hast du es bisher noch nicht angegangen von dir aus? Angst. Angst vor der Therapie? Ja. Warum? Dass ich es nicht durchhalte, dass ich es einfach nicht schaffe. Auch wenn ich sage, okay, ich mache eine Therapie, ich habe Angst irgendwo, dass ich diese Therapie abbreche oder ich hatte Angst davor, oder ich habe Angst davor, eine Therapie zu machen, weil ich sie denke, abbreche. Aber ich bin jetzt irgendwo von mir selber aufgeschlossen, dass ich jetzt wirklich mal eine Therapie machen soll. Absolut. Also von dieser Angst, sich leiten zu lassen, ist natürlich Blödsinn. Klar. Dann kommt man überhaupt nicht weiter. Ja, klar. Selbst wenn man aus welchen Gründen auch immer eine Therapie abbricht, dann ist es halt passiert. Dann kann man ja auch nochmal einen neuen Weg gehen. Mhm. Aber du musst irgendwas tun. Ja, klar. Und ich finde eine gute Voraussetzung. Deine Frau liebt dich, du bist einsichtig und du bist bereit, das zu machen. Jetzt bitte ich dich gleich aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Sabine, nochmal angerufen und die kann dir noch genauere Informationen geben, was für eine Art von Therapie für dich gut wäre und sie kann dir noch einige inhaltliche Fragen beantworten. Klar, super. Ja, so, dann wünsche ich... Ich finde deine Sendung echt genial, also da ist wirklich viel... Dankeschön. Und mich würde noch freuen, wenn ich von dir ein Autogramm kriegen würde. Ja, dann sagst du deine Antwort bitte gleich der Psychologin der Sabine. Gut, alles klar, mein Domian. Und du grüßt herzlich Nadine von mir. Mach ich und mach weiter so deine Sendung. Alles Gute, danke schön, tschüss. Danke dir auch, Domian, ciao. 0800 220 50 50, die Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. So, um 1.33 Uhr bin ich verbunden mit Saskia und Saskia ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Saskia. Ja, weswegen hast du angerufen? Ja, bei mir ist momentan folgendes Problem. Ich bin schwanger im 5. Monat und bin in meiner Kindheit aber von meinem Stiefvater missbraucht worden. Mhm. Da hatte ich auch damals schon mal mit dir gesprochen gehabt, aber schon sehr, sehr lange her. Mhm. Er ist auch verurteilt worden für 12 Jahre. Ja, sagst du vielleicht nochmal... Wie oft das damals passiert ist von dem Stiefvater und wie alt du warst? Also ich war 6 Jahre, als es anfing. Ich war gerade eingeschult. Mhm. Und ich war 13, als es wieder aufgehört hat. Also es ging 6 Jahre und 8 Monate. Mhm. Also eine ganz schlimme Zeit für dich. Genau, also und überhaupt nicht einfach. Und der ist zu 12 Jahren verurteilt worden? Genau, 2005, im November 2005, ist er halt zu 12 Jahren verurteilt worden. Er sitzt auch im Gefängnis. Mhm. Nur jetzt ist natürlich das Problem, die Hälfte der Zeit ist so gesehen rum. Mhm. Und jetzt bin ich halt schwanger, ich bekomme Mädchen und da gehen halt bei mir die sogenannten Alarmglocken los. Mhm. Alleine schon aus dem Grund, weil er mir damals immer eingetrichtert hat, wenn ich was sage und er verurteilt wird und er aber lebend das Gefängnis verlässt, dass er mir quasi das Leben zur Hölle macht. Und meine Angst ist jetzt, dass wenn er, was weiß ich, am Wochenende mal raus darf. Darf er das? Da wahrscheinlich in maximal 1,5 Jahren wird das so sein, ja. Ja. Und das klingt zwar für Normal- oder Außenstehende ist das noch eine lange Zeit, Für mich ist das wie ein Fingerschnipsen. Also ich, Das glaube ich. Für mich das laufen da wirklich Filme in meinem Kopf ab, dass er rausfindet, wo ich bin, dass er erfährt, dass ich ein Mädchen habe und dass er sich an meinem Kind vergreift, um mir zu zeigen, dass er immer noch Macht hat über mich. Und das ist momentan ganz, ganz schlimm für mich. Stiefvater war das? Genau. Hat deine Mutter mit dem noch Kontakt? Nein, gar nicht. Also die Familie, da gibt es überhaupt keine Verbindung mehr zu dem Mann? Nein, überhaupt nicht. Nur über den Anwalt halt, da mir halt noch Schmerzensgeld zusteht, aber sonst gar nicht. Mhm. Wie hat er sich denn vor Gericht verhalten? Ich sage jetzt mal eiskalt. Also ich musste ihn zwar nicht mehr sehen, aber er hat halt alles abgestritten. Seine Aussage war dann, ich würde das machen, weil ich in ihn verliebt wäre. Weil ich nicht ertragen würde, dass er eine Freundin hat. Er hat alles abgestritten, er hat keinen Ausdruck des Bedauerns gesagt, gar nichts. Dennoch muss die Indizienlage ja so eindeutig gewesen sein, sonst wäre es nicht zu diesem doch harten Urteil. Ja, genau, also sein Verteidiger hat 10 Jahre gefordert und die Staatsanwaltschaft, meine ich, war auch bei 10 Jahren und der Richter hat halt 12 Jahre gesagt und hat das Urteil mit den Worten dann gesprochen gehabt, wo er gesagt hat, dass er einen Menschen nicht verstehen kann, der halt dieses sowieso schon geschädigte Kind noch vor Gericht auflaufen lässt, es durch die Medien ziehen lässt und er ist wirklich einfach nur verabscheut. Es ist vom Typ her ein eiskalter Mensch. Ja, und in meinen Augen ist dieser Mensch ist für mich unberechenbar und das versteht keiner. Alle sagen, ach nein, der wird sich schon ändern und für mich ändert sich dieser Mensch nicht. Ich weiß, zu was dieser Mensch fähig ist, zu was er fähig war. Ja. Und es gab damals eine furchtbare Tortur der Vergewaltigung, davon gehe ich mal aus, die du ertragen musstest. Genau. Hat er dir in dieser Zeit auch immer schon sehr heftig gedroht, dass was Schlimmes passiert, wenn du was sagst? Ja, also sein Druckmittel war meine Mutter. Meine Mutter ist krank, also krebskrank und dazu noch Dialysepatientin. Und sein Druckmittel war, wenn ich rausfinde, dass du den Mund aufmachst, dann bringe ich deine Mutter um. Und meine Mutter ist mein Ein und Alles. Ja, nochmal eine Frage zu der Mutter, wo du sie ansprichst. Wie war das damals? Er hat ihre Krankheit, ihre Krankheitsabwesenheit hat er ausgenutzt. Also er stand quasi auf der Straßenseite gegenüber, hat gesehen, aha, sie steigt ins Taxi auf dem Weg zum Krankenhaus für die Dialyse und sie hatte also damals schon die Erkrankung. Genau, und keine 10 Minuten später stand er dann halt quasi in der Wohnung und ihr habt damals nicht zusammen gewohnt? Nein, am Anfang schon. Ja. Nur durch diese Krankheit hat meine Mama zu ihm gesagt, sie möchte nur noch gut mit ihm befreundet sein. Eine Beziehung kann sie nicht mehr, weil sie halt auch sexuell das nicht mehr konnte. Und er hat aber nur 2 Straßen weiter von uns gewohnt. Was mich ja immer so wundert bei diesen Geschichten, wenn man das so hört, verstehst du, dass deine Mutter nicht gesehen hat, dass mit dir irgendwas nicht stimmte? Was heißt verstehen? Meine Mutter hat halt schon gemerkt, dass mit mir was nicht in Ordnung ist. Sie hat ja auch versucht, mit mir zu reden. Nur ich habe halt dicht gemacht. Ich habe gesagt, es ist nichts. Wenn ich blaue Flecken hatte, bin ich gefallen. Und meine Mutter hat mich damals zum Arzt gebracht gehabt, weil ich am ganzen Körper blaue Flecken hatte. Weil sie halt schon Angst hatte, ich hätte jetzt Leukämie. Nur es waren halt einfach nur diese äußerlichen Verletzungen auch, die er einem zugefügt hat. Warum hat er dir diese Verletzungen zugefügt? Wenn ich nicht gefügig war, also. Ach so, wenn du dich gewehrt hast. Ja, wenn ich mich gewehrt habe oder wenn ich geweint habe, dann hat er halt noch härter zugepackt. Also ich durfte nicht weinen, am besten wie tot da liegen. Ich weiß nicht, was er sich dabei vorgestellt hat. Also ein ganz furchtbarer Fall, ein ganz furchtbarer Mensch. Ja. Ein schwerstes Vergehen, was da passiert ist. Ich kann das sehr gut verstehen, dass du Angst hast. Hätte ich auch. Ich kann das verstehen. Du hast aber aus dem Knast, hat er nicht irgendein Signal, eine Warnung an dich nochmal geschickt? Nein, gar nicht. Er darf ja auch. Also es ist wirklich unterbunden. Also selbst wenn er einen Brief an mich adressieren würde, dieser Brief ging wahrscheinlich maximal zur Polizei, aber nicht an mich durch. Also das auf gar keinen Fall, weil... Nach diesen 12 Jahren wird er entlassen werden? Ja, definitiv. Er hat keine Sicherheitsverwahrung, gar nicht. Ja. Weiß er, wo du wohnst? Na, ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Und ich bin jetzt wirklich mittlerweile drauf und dran, dass ich zum Anwalt gehe und mich beraten lasse, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich irgendeine andere Identität oder sowas bekomme, weil ich frage mich, wie soll ich denn ein normales Leben dann führen? Du wirst erstaunt sein, genau das habe ich in der Tat gerade auch gedacht. Ja. Es gibt ja so vollkommene Anonymisierungsprogramme von der Polizei. Das macht man in Fällen, wo wirklich Gefahr im Verzug ist, wo große Angst herrscht und wo man davon ausgehen kann, dass was Schlimmes passiert. Ja. Ich meine, ich kann zwar jetzt nicht beweisen, dass er das machen wird, aber... Nein. Das ist aber, wie du den Fall schilderst, und offensichtlich scheinen ja alle, der Richter, die Staatsanwaltschaft, sogar der Verteidiger, gesehen zu haben, was für ein Typ das ist, was für eine Bestie das vielleicht sogar ist. Ja, also er hatte auch einen Pflichtverteidiger, also ihn wollte auch keiner verteidigen. Ah ja. Wie denn auch? Ich meine, die Beweislage war wirklich erdrückend und er hat halt alles abgestritten. Ja, wenn du dieses Anonymisierungsprogramm durchziehen könntest und würdest, wie ist es denn dann mit deiner Mutter? Sie steht da total hinter mir. Nein, ich meine, das müsste man mit ihr doch dann auch machen, dass sie auch geschützt ist vor diesem Mann. Ja, theoretisch schon. Also sie wird das auch definitiv mit durchziehen. Mhm. Also da habe ich schon mit ihr gesprochen und ich glaube, das Schlimmste für mich war wirklich, ich hatte gestern einen Frauenarzttermin und da wurde mir dann halt gesagt, dass es ein Mädchen wird, und ich wusste gar nicht, ob ich mich freuen soll. Wahnsinn. Das heißt, die Schwangerschaft, das Kind und dass es ein Mädchen ist, hat diese große Angst noch größer gemacht. Genau, also eigentlich seit dem Tag, wo ich halt wirklich wusste, ich bin schwanger, und da gingen schon die Gedanken los, aber seit gestern, wo ich definitiv weiß, Mädchen. Das ist ja unfassbar. Das malt man sich ja gar nicht aus, was Opfer zu leiden haben und wie lange und wie facettenreich Opfer zu leiden haben, auch lange nach einer solchen Tat. Ja, vor allem, ich habe jetzt die ganzen Jahre, habe ich einigermaßen normal leben können, habe im Prinzip gar nicht mehr wirklich dran gedacht. Ich wusste zwar, was mir damals passiert ist, aber es war nicht so, dass ich in dieser Angst leben musste. Aber das ist jetzt alles aufgerissen. Genau, das ist quasi, es heißt immer, eine Schwangerschaft ist die schönste Zeit für eine Frau. Ich meine, mittlerweile habe ich mich mit dem Kind auch angefreundet. Am Anfang konnte ich überhaupt keine Bindung aufbauen, auch wegen dieser Gedanken. Mittlerweile freue ich mich dann auch drauf. Mein Problem ist halt einfach nur, ich komme wahrscheinlich einfach mit diesem Gedanken nicht klar, Mädchen. Ja. Ja. Weil, also wenn es ein Junge wäre, wäre es etwas weniger schlimm? Ich weiß es nicht, das kann ich dir halt nicht sagen. Aber es ist ja letztendlich, es ist ja auch egal, denn deine Angst ist entscheidend und wahrscheinlich sogar die begründete Angst. Genau. Also die finde ich auch, die muss man sehr, sehr ernst nehmen. Darf ich noch fragen, bist du in einer festen Beziehung? Nicht mehr. Ja. Ich war in einer Beziehung und als ich ihm dann erzählt habe, dass da ein Unfall passiert ist, obwohl man das ja nicht Unfall nennen sollte, kam dann von ihm, schreib ab. Da habe ich dann gesagt, nein, weil ich lag halt beim Frauenarzt und habe dieses Herzchen da pochen sehen. Und das war eigentlich so der Moment für mich, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht, das geht nicht. Das war von vornherein klar. Nun hast du so viele schlimme Sachen erlebt in Sachen Sexualität. Furchtbarste Sachen. Ja, es ist schwer, da Vertrauen zu fassen. Das wollte ich fragen. Und macht dir Sexualität Spaß? Also für mich gibt es da halt auch Grundprinzipien. Also wenn ich jetzt mit jemandem dann zusammen bin und ich mich dem anvertraue, klar dauert es eine Zeit, bis da der sexuelle Kontakt erstmal entstehen kann. Nur sage ich ihm dann auch von vornherein, pass auf, es gibt gewisse Dinge, die kann ich gar nicht. Mhm. Und meistens wird es dann auch verstanden. Also, ja. Hattest du denn eigentlich auch eine Therapie damals gemacht? Genau, ich hatte auch eine Traumatherapie sogar. Ah ja. Aber das klingt jetzt doof, aber meine Meinung ist, selbst die beste Therapie kann das nicht aus einem Kopf rauslöschen. Nein, natürlich nicht. Eine Therapie kann es vielleicht erträglicher machen oder man kann lernen, damit umzugehen. Aber aus dem Kopf raus kriegst du es natürlich nie. Nein. Also Saskia, zu dem Grundthema, weswegen du angerufen hast, ich nehme deine Ängste sehr ernst und kann das gut verstehen und würde wahrscheinlich genauso empfinden wie du. Geh zu deinem Anwalt, lass dich beraten, lass dich vielleicht auch noch zusätzlich vom Weißen Ring. Kennst du das? Kennst du den? Die haben mir damals schon geholfen. Ja, die kenne ich. Okay, würde ich an der Stelle auch nochmal Kontakt aufnehmen. Ja. Jetzt früh genug, damit alles gut eingefädelt wird. Ja. Und wenn du jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin möchtest, biete ich es dir natürlich gerne an. Ja, ich habe damals schon mit ihr gesprochen. Ja. Muss jetzt allerdings dazu sagen, dass ich jetzt kein Gespräch bräuchte. Unbedingt. Okay, alles klar. Es ging ja jetzt eigentlich auch um die Angst und um die Überlegung, was tue ich jetzt? Genau. Also, ich würde es machen. Ich würde mich auf jeden Fall erstmal sehr ausführlich erkundigen und das dann gegebenenfalls einleiten. Genau. Wünsche dir alles Gute. Und dass du die Angst los wirst und dass dir dieser Kerl nie in deinem ganzen Leben mehr über den Weg läuft. Oh, das hoffe ich auch. Ja. Aber ganz, ganz doll. Aber hallo, genau. Ja. Alles Gute, Saskia. Ja, danke schön. Dir und deinem Kleinen, damit alles gut wird dann. Ja, hoffen wir es mal. Ja, tschüss, ciao. Tschüss. Nochmal an dieser Stelle der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Mord in der Familie. Ich möchte gerne mit Leuten reden, bei denen es in der Familie oder im engen Umfeld oder im engen Freundeskreis einen Mord gegeben hat oder eine gewaltsame Tötung. Und ich möchte gerne mit Tätern sprechen oder mit einem Täter, sofern sich jemand traut, darüber zu sprechen, was er getan hat. Telefonnummer 0800 220 5050, darüber erreicht ihr uns morgen schon ab 0 Uhr und könnt euch anmelden. Und ihr könnt natürlich auch rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de, zu unserem Thema morgen, Mord in der Familie. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Gerrit, 44, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Gerrit. Wir hatten schon mal vor 2,5 Jahren gesprochen, knapp, also im Oktober 2008, als ich aus dem Urlaub zurückkam, dass ich halt 10 Jahre lang versucht hatte, immer bei dir anzurufen, weil ihr kannst dich auch bestimmt nicht mehr daran erinnern. Und da ging es darum, dass ich halt eben auch bis zu dem Zeitpunkt auch schon keine Lebensgefährtin oder keine Freundin finden konnte. Mhm. War aber auch so, weil ich halt auch ziemlich verklemmt war, habe mich nicht anfassen lassen von Menschen oder nur ungerne. Mhm. Das ist nur von ganz weit weg, ist das noch hergekommen praktisch. Ja. Und ich habe auch schon 30 Jahre lang halt mit der Haut ziemlich viel zu tun, ne, so aknemäßig und so. Das ist also nie ganz weggegangen. Aber ich habe dann trotzdem, nachdem ich das letzte Mal mit dir gesprochen habe, auch im Jahr darauf, versucht mein Leben mal ein bisschen in den Griff zu bekommen und nochmal richtig die Faust hochzuheben, zu sagen, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, dass ich immer alleine in der Bude sitze. Gut, wir halten nochmal fest. Also bis zum Jahr 2008 hattest du noch keinen sexuellen Kontakt. Weil wir das letzte Mal da gesprochen hatten und im Jahr darauf habe ich dann versucht, mal wieder Kleinanzeigen zu machen, aber das hat auch nicht so richtig geklappt. Und jetzt gehe ich seit etwa einem Jahr weg, seitdem ich war auch wieder zweimal in Spanien, in Cala Ratllada wieder, jeweils im Oktober. Und das lief irgendwie besser, weil ich versucht habe, an mir auch zu arbeiten, auf Leute zuzugehen. Also da auch Leute kennenzulernen, mit denen dann abends mal wegzugehen und auch Leute wieder getroffen. Ist denn was dabei rumgekommen? Naja, also jetzt nicht mit Frauen. Dass ich jetzt da sexuell mit Frauen oder so aktiv werde oder Damen kennenlerne, mit denen ich da irgendwie einen Urlaubsflirt anfange. Ja. Aber dass man mit Menschen halt reden kann und dass die Menschen, sag ich mal, geneigt sind, sich mit mir zu unterhalten und mich nicht ablehnen, was ich früher immer so empfunden so im Verdacht hatte. Genau, und du hast gelernt, jetzt viel mehr auf Leute zuzugehen und dich so einzubringen, wieder ins normale Leben, in Gespräche und so weiter. Ohne irgendwelche Hilfe, ich habe einfach gesagt, so, jetzt machst du einfach mal was. Ja. Und seit einem Jahr gehe ich auch regelmäßig wieder weg. Ich habe auch so ein Tanzlokal entdeckt und da habe ich dann noch ein paar Mädels kennengelernt, die woanders arbeiten, da abends auch nochmal hingehen und so. Und man lernt dann auch Leute kennen und dann gab es auch mal Bussis oder ich habe mich auch mal umarmen lassen, was früher wirklich überhaupt nicht ging, noch bis vor wenigen Jahren. Ja. Ich habe einfach gesagt, ich lasse jetzt einfach alles zu und Das hat auch soweit ganz gut funktioniert und ich war also auch letzten Freitag dann wieder im Lokal und bin dann am Morgen, so das muss so 4:30 gewesen sein, bin ich dann nochmal woanders hingegangen, als das Lokal dazu machte und bin in so ein Pub gegangen und da saß eine Frau auch und sonst waren da kaum noch Gäste und die hat mich angesprochen und fand mich nett und wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann, ich wohne ja nicht weit weg von der Kneipe und dann sind wir halt zu mir gegangen. Ach. Die wollte halt mitkommen. Ne? Da hast du zum ersten Mal in deinem Leben eine Frau mit nach Hause genommen? Ja. Das ist ja spektakulär. Du bist jetzt 44 Jahre, sage ich nochmal. Ja, und dann? Also, was ging da ab? Die hatte also schon auf dem Weg hierher halt eben die Ambition wohl, dass sie mit mir auch was machen wollte. Das hat sie auch von sich gegeben. Ne? Und hat sie was mit dir gemacht? Ja, ich mit ihr auch. Aber jetzt nicht das berühmte Rein-Draus-Bier, weil sie hatte Kondome dabei, aber die passten nicht, die waren zu klein. Ah. Dann haben wir das sein lassen. Aber ihr habt so ein bisschen, ihr habt schon gut rumgefummelt. Aber halt dieses Anfassen und so einen Körper mal haben und sie wollte ja auch und ich wollte ja auch mit ihr so ein bisschen und kuscheln, so, das fand ich total genial. Ne? Das ist ja spektakulär. Da bricht ein ganz neues Leben für dich aus. Und das war dann so gegen 5:30 und die ist bis 12:30 Uhr mittags geblieben. Mann. Aber wie gesagt, nicht nur wegen dem Sexuellen, sondern auch halt eben dieses Gegenseitige. Die war auch irgendwie total locker drauf und ich habe mit ihr auch gestern erst wieder telefoniert, noch 2,5 Stunden. Also wir haben uns praktisch jetzt über das Telefonat noch ein bisschen näher kennengelernt, was sie so für Mensch ist, was sie gemacht hat und so weiter. Also praktisch das Pferd von hinten rum aufgezäumt. Ne? Da muss es dir doch eigentlich blendend gehen jetzt. Ja, also es wird immer besser. Ob ich jetzt mit dieser Frau zusammenkomme, das weiß ich jetzt noch nicht. Nee, darum geht's auch gar nicht. Aber da ist das Eis gebrochen. Ja, aber die hat sich von mir schön noch massieren lassen. Ich habe ihre Haut so und ich fand das total genial. Habt ihr euch denn gegenseitig zum Orgasmus gebracht? Ja. Ja, also was mir peinlich darüber jetzt so. Naja, aber ich finde es ja super. Aber ich finde es wirklich, das muss da wirklich ein ganz irres Gefühl gewesen sein, wenn man so lange darüber spekuliert hat, wie ist das wohl, wenn man da mit einer Frau irgendwas macht und es dann macht. Ja, so richtig, also auch im Bett gelegen, aber und dann habe ich sie halt überall gestreichelt und auch küssen so. Ich fand das, hätte ich nicht gedacht, dass ich da so rangehe. Das hätte ich von mir selber nicht gedacht. Aber die strahlte irgendwie was aus, dass ich da keine Angst haben musste irgendwie vor der Sache. Ja, dann war das eine nette Frau und die hat dich gut zu nehmen verstanden. Naja, ich hab natürlich früher immer Erotikfilme geguckt, ist klar. Ja, ne? Und da sind ja auch mal so, ich habe auch Filme geguckt, wo es halt ein bisschen sanfter zugeht. Ne? Ich mag nicht dieses Extremzeug. Und dann habe ich das halt eben mit ihr auch so ein bisschen gemacht, wie ich das so ein bisschen in Erinnerung hatte. Ne? Und sie wollte das auch so. Ne? Sehr gut. Du hattest ja früher Probleme mit der Haut. Ja, also seitdem ich so 13 bin, 14 bin, hatte ich... starke Akne. Das ist auch immer noch teilweise ein bisschen. Am ganzen Körper? Naja, am Oberkörper und im Gesicht halt, ne? Ja. Auch auf dem Rücken und so. Aber das hat ihr überhaupt nichts ausgemacht, dass ich da jetzt gerade aktuell so ein paar kleine Stellen hatte. Ja. Und sie ist ja auch nicht so die super perfekte Frau jetzt so, aber sie hat halt eben ihre Reize, ne? Mensch, Gerrit, sie ist so alt wie ich, gewesen. Ich gratuliere, das ist ein guter Beweis dafür, auch wenn es mühsam ist, man muss es wollen und man muss vorangehen. Und deswegen rufe ich auch an, um halt so meine Freude, dass ich es aus eigenem Antrieb doch noch geschafft habe, ein bisschen weiterzukommen, auch an andere Männer weiterzugeben, die vielleicht auch irgendwelche Probleme hatten in der Vergangenheit und vielleicht auch nicht Kontakte so zugelassen haben. Wenn man nur zu Hause sitzt und grübelt und Pornos guckt, passiert nichts im Leben. Ja, das habe ich 30 Jahre lang fast gemacht. Nur zu Hause gesessen und Filme geguckt. Genau. Das geht ja nicht. Das ist ja nicht die Realität. Nein, das ist nicht das Leben. Absolut nicht. Nein. Und das ist halt das Interessante bei der Sache. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ich mag gerne solche Rückmeldungen auch hören, um dann zu erfahren, wie so weitergegangen ist. Und das ist ja eine sehr positive Rückmeldung. Ja, es ging also ohne fremde Hilfe und ohne Psychiater oder irgendwas, dass ich halt mich selber nochmal ändern konnte und was auch aus meinem Typ gemacht habe, mich ein bisschen verändert habe. Ich würde sagen, das ist das beste Erfolgserlebnis, wenn man das ohne Psychologen und Psychiater schafft, wenn man es allein schafft. Ich hatte mal sowas gehabt ganz früher. Ich hatte auch einen Nervenzusammenbruch mal gehabt und war in der psychosomatischen Klinik vor einigen Jahren, weil es dann wirklich irgendwann mich ganz nach unten drückte. Aber wie gesagt, ich habe immer wieder gesagt, okay, du probierst noch mal was, du im Jahr darauf oder in der Woche drauf oder am Tag darauf machst du einfach irgendwas mal, was Neues. Also, ich würde sagen, das dann? So muss es jetzt weitergehen und ich wünsche viel Erfolg und alles Gute, Gerhard. Und nett, dass du angerufen hast. Ne? Dann danke ich dir auch und wünsche noch alles Gute. Ne? Dankeschön, tschüss. Ja, danke, tschüss. Und hier ist die Gesa, 32. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Gesa. Hallo. Um was geht's bei dir? Also ich habe im Moment eine schwere Entscheidung anstehen oder naja, eigentlich schon seit einiger Zeit. Also ich bin alleinerziehend, mein Kind ist 14 Monate alt und ich habe durch meinen Mann so ein paar Ortswechsel vollzogen und weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll. Mein größtes Problem ist im Moment einfach, dass ich kein Zuhause habe. Also du hast dich von dem Vater deines Kindes getrennt? Nein, er sich von mir. Also ich war unheimlich glücklich und wir haben das Kind kam zur Welt. Mhm. Und an dem Tag, als er uns aus dem Krankenhaus abgeholt hat, hat er uns auch gleich abends verlassen. Also wir haben ja in dem Nest, das wir uns da so schön eingerichtet hatten, also nicht eine Nacht als Familie verbracht. Und er war die Zeit während der Schwangerschaft ganz freundlich zu dir und ihr habt euch gemeinsam gefreut auf das Kind. Also wir hatten geheiratet und wir haben uns auch Kinder gewünscht und dann war ich schwanger und wir haben uns gefreut. Mhm. Und dann war das schon so, dass in der Schwangerschaft manchmal ein bisschen komisch war, wo ich mir dann aber gedacht habe, weil es auch alle in meinem Bekanntenkreis gesagt haben, du, das ist ein Mann, ne, der realisiert das nicht so wie du. Ist das schon mal, sind die Männer schon mal ein bisschen irritiert, aber genau, ist nicht so schlimm. Und im Nachhinein denke ich dann, dass es da schon anfing. Aber ich habe es immer auf die Schwangerschaft geschoben halt. Ja, wie hat er das denn, als er dich dann verlassen hat, nachdem der Kleine zu Hause war, wie hat das begründet? Also ich glaube, wenn ich nämlich die Pistole auf die Brust gesetzt hätte, er war komisch. Und zwar eigentlich nur die ganze Zeit im Krankenhaus. Hm. Ich war 7 Tage im Krankenhaus, war ein Kaiserschnitt. Und dann an dem Tag, als er uns abgeholt hat, hatte er ja auch Urlaub. Und ja, also ich habe mich wahnsinnig auf den Tag gefreut. Hm. Und er ist die ganze Zeit mir ausgewichen und hat sich auch nie mit dem Kind beschäftigt. Und dann habe ich ihn am Abend einfach mal gefragt, was denn los wäre und ob er sich vielleicht verliebt hat. Ja. Und die Frage war so ins Blaue hinein, also wirklich. Ja. Ich war glücklich, so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Und dann sagt er, ja, bin aus allen Wolken gefallen. Ach du, und ja. Es war auch so? Ja, es war auch so, der hat dann seine Sachen gepackt und ist gegangen. Und Mann. Ich saß da mit dem Kind im Arm und habe ihm nur hinterher gucken können. In eurer gemeinsamen Wohnung? Ja, hatten wir gerade mal 2 Monate vorher bezogen. Ja. Denn, wir haben uns in Hamburg kennengelernt gehabt und sind dann weggezogen aus Hamburg. Und haben dort dann 2 Monate gelebt. Und da habe ich auch fast mein ganzes Erspartes reingesteckt dann. Und in dieser Wohnung wohnst du jetzt nicht mehr? Nein. Weil ich kannte, da wo wir hingezogen sind, kannte ich niemanden. Mhm. Also ich hatte keine Familie und keine Freunde. Das war so die Geburtsstadt von meinem Mann. Ja. Wo wohnst du denn jetzt? Wo hältst du dich auf im Moment? Jetzt bin ich bei meiner Schwester. Ich hatte sie abends angerufen und die hat mich dann zu sich geholt. Das war dann nochmal 220 Kilometer von da entfernt. Und du willst wieder zurück in deine Heimatstadt? Ja, das ist jetzt das Problem. Soll ich hier bleiben bei meiner Schwester, wo ich familiäre Unterstützung habe? Schließlich bin ich jetzt alleinerziehend. Mhm. Ich habe aber in Hamburg auch noch meine Arbeitsstelle und im Grunde genommen meinen ganzen Freundeskreis. Mhm. Oder gehe ich eventuell nach Ostfriesland, weil jetzt ist... Wie weit ist denn die Familie und Hamburg entfernt? Kommt drauf an. Wenn ich zu meiner Mutter gehe, ist Hamburg 250 Kilometer weg, bleibe ich hier, sind es 410. Ah ja, und deine Arbeit ist in Hamburg? Ja, meine Arbeit ist in Hamburg. Der Freundeskreis ist auch in Hamburg? Ja, und ich fühle mich halt hin und her gerissen. In Hamburg denke ich immer, kann ich meinem Kind nicht so viel bieten, denn das Leben ist teurer. Ich muss auch mehr arbeiten gehen und das meiste Geld würde ich bei meiner Mutter, die wohnt auf dem Dorf, da hätte ich am meisten von meinem Geld und wenn ich jetzt für mich abwäge, ich glaube... Aber auf dem Dorf hättest du keine Arbeit? Ja, ich würde mir natürlich eine suchen. Na gut, wenn es so einfach wäre und du würdest eine Arbeit finden und du würdest dich am wohlsten fühlen in der Umgebung deiner Mutter und deiner Schwester. Ja, das ist es eben. Also ich bin jetzt hier im Ruhrgebiet und da fühle ich mich eigentlich nicht besonders wohl, muss ich schon mal sagen. Und, also die Schwester ist im Ruhrgebiet, die Mutter ist in Friesland? Ja, aus Friesland, genau. Ach so, so habe ich es verstanden. Mhm. Ja. Ja. Und das ist halt in Ostfriesland ist halt der Hund verfroren, ne? Ja, so sagt man, genau, ja. Und hier im Ruhrgebiet ist halt nur Industrie, das mag ich persönlich auch nicht. Und Hamburg, da würde ich am liebsten hin, aber wegen meinem Kind, ich traue mir das nicht so recht zu. Aber du hast einen guten Job in Hamburg? Ja, eigentlich ja. Vielleicht ist das Argument, doch nach Hamburg zu gehen. Ich meine, du kannst deinem Kind in Hamburg natürlich auch sehr viel bieten. Und wenn du einen guten Job hast, ja auch. Und du hast deinen Freundeskreis in Hamburg und Friesland ist nicht so weit weg, um deine Mutter zu besuchen. Ja, das stimmt. Mensch, Gesa, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber ich biete dir an, dass meine Psychologin dich nochmal anruft, dann könnt ihr nochmal in Ruhe beraten. Ja, gerne. Ja, so machen wir es. Bis gleich. Bis dann. Tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen und unser Thema morgen Nacht heißt Mord in der Familie. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die in ihrem engen Umfeld, in der Familie oder im Freundeskreis einen Mord bereits hatten. und erlebt haben. Und ich möchte gerne mit Tätern sprechen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen und auch gerne mailen, domian@wdr.de. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.